Du hörst die Aufgabe noch einmal. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen bei unserer Radiosendung. Heute sind wir in der Buchhandlung Müller in Frankfurt zu Gast. Bei mir ist Frau Müller, die Chefin der Buchhandlung. Hallo. Guten Tag, Frau Müller. Morgen startet hier ein ganz besonderes Projekt, ein Aktionsprogramm für junge Leser und Leserinnen. Wollen Sie uns bitte dieses Programm vorstellen? Unsere Buchhandlung organisiert zum ersten Mal eine Buchausstellung nur für Kinder und Jugendliche. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Ganz einfach. Wir möchten damit mehr junge Leser gewinnen. Wie sieht denn das Programm im Einzelnen aus? Wir präsentieren nicht nur Bücher, sondern bieten auch Mitmachaktionen an. Autoren werden Geschichten vorlesen, Geschichten zum Lachen, zum Mitfühlen. Wir werden auch Workshops für Schulklassen anbieten, wo Jugendliche und Kinder Bilderbücher basteln, Bücher binden lernen, Bleistiftskizzen zeichnen. Das hört sich alles sehr interessant an. Wie lange läuft dieses Aktionsprogramm? Leider nicht sehr lange. Vom 20. bis zum 31. Dezember. Und hat es auch einen Titel? Ja, die bunte Welt in den Augen der Kinder. Wir möchten sehen, wie die Kinder unsere Welt sehen. Was muss man für den Eintritt zahlen? Der Eintritt ist frei. Am Eingang werden wir aber eine Box aufstellen, wo jeder, der gern möchte, ein bisschen Geld für die Organisation Kinder unserer Welt spenden kann. Da bin ich sicher, dass Sie ganz viele Spenden sammeln werden. Herzlichen Dank, Frau Müller. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Spaß bei dieser Aktion. Ich danke Ihnen auch. Ende von Teil 4. Du hast jetzt 3 Minuten Zeit, um deine Ergebnisse auf den Antwortbogen zu übertragen. Ende des Hörverstehens. Test 6.